Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen hier bei Frequency, der Sendung rund um Netzmusik mit einem zugegebenermaßen ziemlich erkälteten Chris Hengrasser am Mikrofon. Hallo. Mit Dub geht's diesmal los, mit Bandulo Dub, um genau zu sein, einer Gruppe aus Portugal. Mechanisms and Processes heißt dieses Stück. Bandulu Dub mit Mechanisms and Processes, erschien Ende August bei dem französischen Netlabel Fresh Pope Records, und zwar auf der Compilation Spiritual Evolution. 13 Stücke sind drauf und Freunde des Dub werden daran besonders ihre Freude haben. Die kommen auch beim nächsten Stück auf ihre Kosten. Wir bleiben nämlich bei Dub, auch wenn es in der folgenden Version etwas elektronischer wird. Da Dub mit Waiting in a Bottle. Bidi bidi bidi bidi. Waiting in a Bottle von Dadaab. Dahinter verbirgt sich ein 27-jähriger Italiener namens Daniel Antessa. Bis 2004 war er Schlagzeuger, dann hat er die elektronische Musik am Computer für sich entdeckt und Dub war eben genau die richtige Musik für ihn, um sein Rhythmusgefühl und das Schlagzeugspiel mit elektronischen Sounds und Effekten zu vermischen. So entstand Dadaab. Zu finden ist seine aktuelle Impressions EP bei dem italienischen Netlabel A Quiet Bump. Ernest Hemingway once wrote, "I'm curt with you, it's because time is a factor. I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this. So pretty please, with sugar on top. Clean the fucking car." Wonky Cars, experimenteller Hip-Hop gespickt mit diversen Filmzitaten. Der eben gehörte Track erschien auf der aktuellen Compilation des deutsch-italienischen Netlabels Era Broadcast. ABC Alphabet heißt die Compilation, frei herunterzuladen unter era-broadcast.com. Download und Infolinks findet ihr übrigens auch bei uns und zwar auf byte.fm. Nun geht's nach Mexiko. Das Netlabel Del Hotel Records hat mal wieder einige neue Bands und Veröffentlichungen an Land gezogen. Eine davon stammt von La Musique Pop aus dem mexikanischen Örtchen Nuevo León. Und zwar hören wir nun von der Lights and Ice EP den Song Coincidence. Rhyme back, man. even remember? When did I start to live? When did I start to live? I can't even remember. Yeah. Notes to Myself aus Spanien mit einem Song bzw. einer Aussage, die keinesfalls auf diesen Sender hier zutrifft. Radio never plays our favorite songs. Naja, zumindest kann man sagen, dass einer ihrer Songs im Radio gespielt wurde. Wer mehr von Notes to Myself hören will, kann einfach auf trastienda.org klicken, denn dort gibt's ihr aktuelles Album Waking with The Wolves, und zwar zum freien Download natürlich. Weiter geht's nun mit Lissa aus Mexiko. Lissa aus Mexiko waren das. Erinnern mich irgendwie an The Music aus England. Wie auch immer, Pretty Noises heißt die EP der Mexikaner und die ist auch Programm. Hauptsächlich instrumentelle Klänge befinden sich auf der Scheibe, Gesang ist also eher Nebensache. Deshalb war der eben gehörte Song auch nicht unbedingt typisch für die Band. Komplett ohne Gesang kommt auf jeden Fall die folgende Band aus, Fugue. Irgendwo zwischen Post- und Math-Rock bewegt sich deren Musik nämlich. Telemachus heißt das folgende Stück. Telemachus von Fugue. Fünf Jungs aus Connecticut stecken hinter dieser Band und die fünf Amerikaner scheinen auf alte Griechen zu stehen. Telemachus, der eben gehörte Song, ist nämlich in der griechischen Mythologie ein Sohn von Odysseus. Da passt auch der Name der EP ganz gut, Ancient Glass. Die steht zum freien Download im virtuellen Plattenregal bei dem Netlabel Lost Children. Nun schlagen wir etwas ruhigere Töne an. Hört man den Namen der folgenden Band, könnte man denken, dass es nun fast etwas zu ruhig wird. Sleep Shy. Einschlafen sollte jedoch keiner, denn auch wenn es ruhig wird, langweilig wird es ganz sicher nicht. Orange Day von Sleep Shy. Thank you. Some say that the worst will be over when. Some say that the worst will be over. Lorraine war das, ein Songwriter aus Holland. Der eben gehörte Song erschien erst kürzlich bei Beep Beep, einem Netlabel ebenfalls aus Holland. Das Stück ist übrigens sowas wie ein kleiner Appetithappen, denn bald wird ein passendes Album folgen. Wir bleiben noch ein wenig in Holland und auch bei Beep Beep, denn dort erschien auch noch ein weiteres Album, das ja seit seiner Veröffentlichung mehr oder weniger hoch und runter läuft auf meinem MP3-Player. Reverence for Fallen Trees, so heißt es. The Black Atlantic haben es aufgenommen. Wann, wo und wie erzähle ich gleich. Vorher hören wir mal rein in die wunderbar verträumte und unglaublich tiefgehende Musik von The Black Atlantic, Old Dim Light. Thank you. Dim Light von The Black Atlantic. Gerd van der Velde ist Kopf dieser Band. Angefangen hat das Projekt eigentlich als Valentinstaggeschenk. 2006 war das. Da hat der Sänger nämlich seiner Liebsten ein Stück geschrieben. 2 Jahre später waren die beiden verheiratet und Gerd hatte dazu noch eine Band gegründet, The Black Atlantic. Für ihr erstes Album versammelte sich die Band dann im Herbst letzten Jahres, und zwar in einer kleinen Holzhütte irgendwo in den Bergen im Bundesstaat New York, also in den USA. Und dort entstand das Album Reverence for Fallen Trees. Ebenfalls auf diesem Album das folgende Stück, Dandelion. Now she walks the land, the heart of which she always belonged to. On the back ways, finding wildflowers and stones for a wise woman's treasury. She's set free to the wind when the clock of her memory dispersed. A dandelion into time capsule and rearrange on the reel in her eyes that always be 4 years old. Dandelion von The Black Atlantic. Reverence for Fallen Trees heißt das passende Album dazu, und wem das gefällt, dem kann ich nur raten, geh zu beepbeep.nl. Dort gibt es nämlich das komplette Album als gratis Download. Eine EP aus dem Jahr 2007 gibt es dort ebenfalls, und wer möchte, kann das Album auch kaufen. Auf CD und Vinyl steht das Ganze zum Kauf bereit. Die Band ist auch ab dieser Woche auf Tour, zum Beispiel am 26. September in Dortmund, am 30. September in Hamburg und auch am 3. Oktober, und zwar in Berlin. Mehr Daten findet ihr natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter beepbeep.nl. Sounds of the evening. Why? and your eyes let me know if they get popped out like marbles lost in a heater vent. Let me know if you change your mind. Let me know if you find out you've been living looking for someone. Let me know if you let me down, make it slow. When you find someone you love, it's so hard to let go. Let go, let go, let go. Something simple to be stated, and it sounds like a drunken man in the subway tunnels staring at the ceiling. Stupid, stupid love, true as a mockingbird singing its song in the evening. Stupid, stupid love bites you by the heel, takes it down for the count and the kill. Martin war das. Unter diesem Namen findet man seine Musik allerdings nicht, denn der Künstlername des Amerikaners ist Pinko. Unter diesem Namen veröffentlicht er seine Musik im Netz. Knapp 200 Songs hat er bereits frei im Netz veröffentlicht und aus den besten hat er nur noch ein Album zusammengestellt. Invertible heißt das gute Stück. Wer mehr will, pinkelmusic.com. Zum Abschluss der Sendung wird's wieder etwas elektronischer und wir bewegen uns weg vom Pop. Den Übergang dafür schaffen Flicker mit In Dreams. Es braucht nicht immer ein Schlagzeug. Klavier, Gitarre und ein paar Effekte tun es auch. Flicker mit In Dreams, wirklich traumhafte Musik, wie ich finde. Passend auch zum Titel der dazugehörigen Compilation, The Silent Ballet. Mittlerweile schon die 13. Auflage. Erschienen ist das Ganze bei dem Netlabel Lost Children, das wir auch schon vorhin in der Sendung hatten. Von der 13. Silent Ballet Compilation stammt auch der letzte Song dieser Sendung, HVA Failed Revolutions heißt das Stück. Die italienische Band Port Royal hat ihn beigesteuert. Und damit verabschiede ich mich. Alle Download- und Infolinks der Sendung findet ihr bei uns im Netz im neuen Byte FM Magazin. Das findet ihr unter byte.fm/magazin. Schaut da ruhig mal rein, denn dort gibt's zum Beispiel auch jeden Tag Download-Tipps für euch. Die nächste Frequency-Sendung gibt's in 4 Wochen. Bis dahin tschüss und alles Gute von mir, von Christian Grasse. Ciao.